Erster, es gab einen Mann namens Nikodemus, der zu den Pharisäern gehörte und ein wichtiger Anführer der Juden war. Zweiter, dieser Mann kam nachts zu Jesus und sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott kommt, denn niemand kann die Wunder tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Dritter, Jesus antwortete ihm: Ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Vierter, Nikodemus fragte ihn: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er schon alt ist? Kann er denn ein zweites Mal in den Bauch seiner Mutter gehen und geboren werden? Fünfter, Jesus antwortete: Ich versichere dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Sechster, was aus dem Fleisch geboren wird, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren wird, ist Geist. Siebter, wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Achter, der Wind weht, wohin er will, und du hörst sein Geräusch, aber du weißt nicht, woher er kommt oder wohin er geht, so ist es auch mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Neunter, Nikodemus fragte ihn: Wie kann das geschehen? Zehnter, Jesus antwortete ihm: Du bist ein Lehrer in Israel und verstehst das nicht. Elfter, ich versichere dir, wir sprechen über das, was wir wissen, und bezeugen das, was wir gesehen haben, aber ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Zwölfter, wenn ich euch von irdischen Dingen erzähle und ihr mir nicht glaubt, wie werdet ihr dann glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen erzähle? Dreizehnter, niemand ist in den Himmel aufgestiegen, außer dem Menschensohn, der vom Himmel herabgekommen ist und im Himmel ist. Vierzehnter, und so wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Fünfzehnter, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Sechzehnter, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Siebzehnter, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Achtzehnter, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt, wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Neunzehnter, das Urteil ist dies: Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen haben die Dunkelheit mehr geliebt als das Licht, denn ihre Taten waren schlecht. Zwanzigster, denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine schlechten Taten nicht aufgedeckt werden. 21. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit seine Taten sichtbar werden, weil sie in Gott getan wurden. 22. Danach gingen Jesus und seine Jünger in das Land Judä, wo er mit ihnen blieb und taufte. 23. Johannes taufte auch in Enon, in der Nähe von Salem, weil es dort viel Wasser gab, deshalb kamen die Leute dorthin und ließen sich taufen. 24. Denn Johannes war zu dieser Zeit noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. 25. Deshalb entstand ein Streit zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden über die Frage der Reinigung. 26. Sie kamen zu Johannes und sagten zu ihm: Rabbi, der Mann, der mit dir jenseits des Jordan war und für den du Zeugnis abgelegt hast, der tauft jetzt, und alle Leute gehen zu ihm. 27. Johannes antwortete: Ein Mensch kann nichts empfangen, es sei denn, es wird ihm vom Himmel gegeben. 28. Ihr selbst könnt bezeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt worden. 29. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun vollkommen. 30. Er muss wichtiger werden, ich aber muss unwichtiger werden. 31. Wer von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde ist, gehört zur Erde und spricht von irdischen Dingen. Wer vom Himmel kommt, 32. bezeugt, was er gesehen und gehört hat, aber niemand nimmt sein Zeugnis an. 33. Wer sein Zeugnis annimmt, bestätigt damit, dass Gott die Wahrheit sagt. 34. Denn der, den Gott gesandt hat, spricht die Worte Gottes, weil Gott ihm den Geist ohne Maß gibt. 35. Der Vater liebt den Sohn und hat ihm alle Macht gegeben. 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird kein Leben sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm.